Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Mein Name ist David Hein und vor mir sitzt der grandios aussehende Robin Blase. Immer. Du, pass auf, ich habe was wieder aus diesem wunderschönen Buch, das ich schon mehrfach in der Hand hatte, nämlich das YouTuber-Jahrbuch 2016. Und da wir jetzt ja Mai haben, habe ich mir gedacht, lese ich doch mal einen Fakt vor, der damals relevant war. Mai 2016 hat nämlich der iBlali ein Video über Fame gemacht und was es mit YouTubern macht. Und da haben sich mehrere seiner Freunde und Kollegen zu Wort gemeldet, unter anderem Apecrime. Und da sagt der Cengiz zum Beispiel von Apecrime, dass alles, was du sagst, immer auf eine Goldwaage gelegt wird, findet er nicht gut. Niemand versteht mehr Humor. Und Jan entgegnet dann, er findet nicht gut, dass man nicht mehr ernst genommen wird. Ja, Jan und Cengiz, das ist ein Problem. Hat sich nichts geändert seitdem. Heutzutage. Und wir werden euch heute im Laufe dieser Podcast-Folge erklären, warum niemand euch ernst nimmt und euch auch niemand witzig findet. Na gut, euch finden 2,4 Millionen Leute witzig, aber die wissen es noch nicht besser, aber vielleicht tun sie das nach dieser Folge. Wir haben ganz viele Themen dieses Mal, könnte deswegen auch ein bisschen länger werden. Unter anderem Apecrime haben wir schon gesagt, iBlali auch. Kommt auch vor. Du hast einfach den perfekten Fakt rausgesucht für die heutige Folge. Tatsächlich. Wir werden nochmal das Thema von letzter Woche aufmachen, nämlich Imp Domian und Raik Anders und Domian ist auch hier. Dorian, Entschuldigung, warum habe ich da Domian geschrieben? Wir reden über noch einen gelöschten Kanal und wir wollen über das Fernsehen lästern, nämlich über ProSieben. Die haben sich nämlich mit den About You Awards und Late Night Berlin, haben sie sich gerade so eine Frontspitze der Scheißigkeit geliefert und da wollen wir drüber sprechen. Geil. Ja, womit fangen wir an? Wir fangen an mit dem Update, nämlich zu der Lösch-Dich-Doku haben wir noch ein paar Sachen zu sagen. Es gab jetzt im Nachhinein so sehr, sehr viele Tweets. Wir haben ganz viele bekommen, vor allen Dingen du, gerade weil du ja eher so die ich war eher so der sich du hast die alle schon geblockt, deswegen hast du sie nicht angezeigt bekommen. Ja, nee, das glaube ich gar nicht, aber ich hatte mich ja so ein bisschen eher vor Dorian und Imp gestellt und war eher derjenige, der sagte, dass ich die Doku von Raik Anders nicht ganz so gut fand. Ja. Wir sollten vielleicht nochmal von vorne für die Leute, die das letzte Woche nicht mitbekommen haben, erklären, es gab eine von Funk finanzierte Dokumentation, die kam auf dem Politikkanal von Raik Anders und da ging es eigentlich um, eigentlich sollte es um Trolle gehen, das Ding hieß Lösch dich und es wurde dann aber zu so einer Sache, wo sich herausstellte, dass es das Trolle so eine rechte Agenda mit Reconquista Germanica anstiften. Es sind eigentlich zwei Sachen. Einmal geht es um Trolle, um Internet-Trolle und dann, es fühlt sich für mich so ein bisschen so an, als wären sie im Laufe der Recherche, hätten sie irgendwann gemerkt, so, oh shit, da gibt es eine ganze Versammlung, wo sich rechte Trolle irgendwie gesammelt haben und sind dann auf diese Organisation des Ganzen, also auf so eine wirklich so geplante Trollaktion der neuen Rechten gestoßen und deswegen verknüpfen sie die beiden Themen und das sorgt halt dafür, dass zwei Jungs, die in dem Video mit drin sind, als rechte Trolle irgendwie, hätten die was miteinander zu tun, obwohl sie es gar nicht haben. Es gibt mittlerweile ein Statement von den beiden, von Dorian und Imp und aber auch eins von Raik. Und gerade bei Raiks Statement fiel mir auf, dass dieser Gedanke, den ich letzte Woche schon hatte, dass das eine persönliche Agenda irgendwie zum Teil auch gegen die beiden und auch die vulgäre Analyse ist, weil er in diesen 8 Minuten, in denen er Kommentare bespricht, nichts zu der Reconquista Germanica-Sache sagt, sondern nur Sachen zu Dorian und Imp. Da kamen natürlich die meisten Kommentare, weil sich ganz viele vor die gestellt haben. Also ich habe zum Beispiel von selbst die Seite Hooligans gegen Satzbau ist so eine Seite, wo die es auf Facebook gibt, die sich mit so diesen typischen AfD-Leuten, die dann selbst nicht mal die deutsche Sprache beherrschen, die werden da regelmäßig auseinandergenommen. Und auch die posteten, dass sie das tatsächlich, eigentlich die Doku ist cool, aber das geht halt gar nicht, was sie da gemacht haben. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich hatte ja letzte Woche mich zugegebenermaßen mit der Doku auseinandergesetzt, aber weniger mit den beiden Leuten, um die es da geht, und mit Imp und Dorian. Das habe ich jetzt inzwischen mehr gemacht. Ich habe letzte Woche zum Beispiel gesagt, die beiden wären eher konservativ. Ich habe mir jetzt nochmal durchgelesen, für was sie eigentlich stehen. Ich würde sagen, sie sind wahrscheinlich eher liberal. Das ist eher so die Bezeichnung. Also sie sind ganz klar für Meinungsfreiheit, aber auch halt in eine sehr extreme Art und Weise, dass sie eben auch sagen, so auch Holocaust-Leugnung sollte eigentlich frei sein. Und jede Art von so Hasszensur ist gleichzeitig auch Zensur. Da vermischt sich dieser Wunsch, unbedingt zu provozieren, mit so einem so ein Überverständnis von Meinungsfreiheit. So Meinungsfreiheit, klar, ist eine super Sache, aber wenn du die dann immer wieder als Schutzschild nimmst, weil du eigentlich provozieren wolltest gerade, denn Aussagen wie, naja, solange ich beim Holocaust nicht dabei war, kann ich ja nicht sagen, dass es den gab, sind einfach provokant. Generell sich mit den beiden oder generell mit diesem Trolling im Internet auseinanderzusetzen und diese Leute auch damit zu konfrontieren, dass das, was sie machen, eben viele Überschnitte hat mit der Propaganda von rechts. Das ist eine Sache, über die muss man sprechen. Und eine Sache, die mir auf jeden Fall aufgefallen ist bei den Leuten, die mich angetweetet haben und warum ich nochmal drüber reden will. Ich habe mich mit Dorian und Nip auseinandergesetzt, ich habe den Text gelesen, ich bin völlig überzeugt, die beiden sind nicht rechts. Sie teilen einige Sachen mit rechts, aber die beiden sagen das, glaube ich, auch in ihrem Statement-Video. Wenn ich den Wahl-O-Mat mache, dann habe ich auch 30% Überschnitt mit der AfD, weil die halt zum Thema Autobahnen oder keine Ahnung was halt auch dieselbe Meinung haben können wie eine SPD oder sowas, weil halt da irgendwie Oder Ausländer verbrennen, ne? Das ist dieselbe Meinung wie du. jetzt trollst du hier selber rum. Deswegen, ne, also es ist trotzdem fragwürdig, wenn man sich dann halt nicht von diesen Leuten distanziert. Und in diesem Interview, das haben sie jetzt, glaube ich, in dem Statement-Video besser gemacht, aber in diesem Interviewtext, da werden sie halt damit konfrontiert, dass jemand wie Martin Sellner von der Identitären Bewegung sie lobt, sie retweetet, sie grüßt und sogar das, was sie machen, als eine Sache wortwörtlich bezeichnet, die ihnen hilft. Und dann sagen die beiden halt so, ja, was soll ich denn machen irgendwie, wenn meine Videos jemand guckt, da ist auch jemand dabei, den man vielleicht mal nicht mag oder so. Anstatt einfach zu sagen so, hey, wir haben vielleicht überschneidende Interessen, was das Thema Meinungsfreiheit angeht oder was das Thema so, dass man eben beim Feminismus mit klaren Fakten drüber redet und nicht diese 30% Wage Gap immer wieder rumschmeißt. Keine Ahnung, da kann man drüber reden, dass wir da vielleicht ähnliche Meinungen haben, aber der Rest von eurer politischen Agenda finden wir richtig scheiße. Und das tun sie in dem Interview so in Teilen, manchmal an manchen Stellen. Sie sagen mehr so Sachen wie, also jeder weiß doch eigentlich, dass wir beide so und so sind oder dass wir das so und so sehen oder dass wir uns von denen distanzieren. Und die Sache ist, das weiß eben nicht jeder. Ja, ne? Ja. Also ich wusste es nicht. Woher denn auch? Ne? Man, wie gesagt, diejenigen, die sich mit ihnen nur kurz beschäftigen, die können das eben nicht wirklich abschätzen. Tatsächlich kann ich daher nur jedem empfehlen, sich auch ihr Statement-Video mal anzugucken. Und den Text einmal durchzulesen. Genau. Also wen das wirklich interessiert und auch sozusagen sich dann selber eine Meinung zu bilden. Du hattest mir neulich als Sprachnachricht was geschickt, was ich sehr richtig fand, wo du meintest, dass sie halt immer wieder, gerade eben so Leute wie Tarek oder Suzy Grime dafür kritisieren, dass sie so sehr, so gerne provozieren, dass sie so extreme Ansichten dann teilen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die die beiden noch nicht verstanden haben. Und das würde ich jetzt, die werden sich den Podcast ja sicherlich auch nochmal anhören, haben sie beim letzten Mal ja auch. Deswegen würde ich das gerne als eine Option nehmen, sie vielleicht mal zu erreichen. Weil ich habe sie letzte Woche vielleicht tatsächlich ein bisschen unfair behandelt, weil ich mich vorher nicht mit ihnen auseinandergesetzt habe. Ich finde immer noch, dass ihr Verhalten und das, was sie im Internet tun, völlig kontraproduktiv ist und richtig schlimm. Und sie kritisieren aber eine Suzy Grime und einen Tarek dafür, dass sie genauso provokant und schlimm sind. Und ich glaube, sie verstehen manchmal nicht, dass das, was Suzy Grimes und Tarek machen, auch einfach nur reine Provokation ist. Also der Grund, warum die so überzeichnen. Also ihr sagt sowas, ihr sagt in dem Interview, wenn ihr solche Wörter benutzt wie vollgeschissene Menschenhaut, dann sei das ein Insiderwitz. Woher wisst ihr denn, dass jemand wie Tarek, wenn der sagt, alle Weißen sind privilegiert, das nicht auch mega lustig findet und das für ihn ein Gag ist? So ihr denkt sofort, dass jemand wie Suzy Grimes, die David ja sogar persönlich kennt, dass die mit ihrer, weil die ja tatsächlich sehr widersprüchlich manchmal handelt und Sachen ausspricht, dass das, was sie macht, nicht tatsächlich einfach gezielte Provokation ist. Und ich bin voll der Meinung, dass das, was die machen mit dieser Provokation, also Suzy Grimes und Tarek, dass das nach hinten losgeht. Ja. Dass das, wenn jemand wie Suzy Grimes oder wenn jemand sagt, so alle Weisen sind privilegiert oder was weiß ich, ne, dass da kann man dann drüber streiten, ob das stimmt oder nicht, aber mit so klaren, provokanten Aussagen, wenn ich dann als Mann oder als weißer Mann und so weiter, der eigentlich voll auf deren beiden Seite ist und der genau ihre Meinung auch teilt, plötzlich denke so, warte mal, aber so extrem will ich das jetzt aber nicht. Und das dann nehmen die jemanden, der eigentlich ideologisch eigentlich dieselben Gedanken teilt. Und die beiden behaupten ja von sich, also Imp und Dorian, dass sie auch eigentlich, was Gleichberechtigung und all diese anderen Themen ansehen, eigentlich auch dass sie das voll gut finden. Also in ihrem Statement-Video sagen sie halt sehr richtig, und das ist für mich so der Abschluss des Ganzen. Also ich finde, das, was sie da über sie jetzt auch hereingebrochen ist, das haben die auch verdient. Also ne, jetzt ganz unabhängig davon, ob sie jetzt schlecht dargestellt wurden. Das ist, haben wir schon gesagt, das haben wir kritisiert. Aber was die beiden vorher gemacht haben, all die Jahre, vor allen Dingen aber auch eher Dorian, das ist so eine Sache, da haben sie jetzt diesen Shitstorm, den sie anderen immer angedreht haben und wo sie sich beteiligt haben, wo sie mit ihren Retweets auch da das Feuer dann eben manchmal mitgeschürt haben. Das haben sie jetzt auch einfach mal auszuhalten. Und sie sagen aber auch am Ende des Videos, wir sind jetzt geläutert. Sie entschuldigen sich für Sachen, die sie mit Drachenlord gemacht haben. Sie entschuldigen sich für, also das finde ich krasse Ansagen, weil sie dann, diese Community ist halt super streng, gerade beim Thema Drachenlord. Und dass die beiden dann sagen, okay, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben, finde ich mutig, muss ich ganz offensichtlich, weil sie sich gegen ihren eigenen, gegen ihre eigene Suppe, die sie sich da geschaffen haben. Aber da würde ich mir wünschen, dass sie noch mehr machen. Weil wir kritisieren hier in diesem Podcast selbst Leute wie Finn Kliemann oder sowas dafür, dass er seine Follower vielleicht auch unabsichtlich, aber trotzdem unbedacht auf eine Mutter schießt, die halt irgendwie, oder eine Mama-YouTuber, was immer, der Beauty-YouTuber, keine Ahnung, wer das war, aber dass sie halt ihre sagt so, hey, guck mal, entfolgt, der schreibt ja Nachrichten und natürlich kommen da Hassnachrichten bei rum. Und ich habe mir angeguckt, was die Leute, die zu deren Verteidigung gesprungen sind, in den Twitter-Antworten auf mich so getweetet haben. Und da waren halt oft Sachen dabei, wo du halt wirklich sehen konntest, das hat nichts mehr mit Trollen zu tun. Ja, ja. Die Leute, die Imp und Dorian hier verteidigen und die ihrer Meinung sind, das sind ganz klar, nicht alle, bei weitem nicht, aber da sind auch viele dabei, die die Welt brennen sehen wollen. Die Welt brennen sehen wollen und die auch wirklich rechtsextrem sind, die undemokratisch sind und die natürlich, weil sie eben viele Punkte, die Imp und Dorian ansprechen in ihrer provokanten Art, so teilen und gerade dieses, ey, wir schießen gegen linksextreme Leute und so weiter, deswegen zieht man damit halt auch Leute an wie Martin Sellner. Deswegen, das, was ich mir von den beiden wünschen würde, ist, ich glaube, die Themen, die er anspricht, diese liberale Einstellung zum Thema Meinungsfreiheit, zum Thema Gleichberechtigung, zum Thema Hate Speech, dass man das nicht zensieren sollte und so weiter. Ich glaube, wenn wir darüber reden würden, hätten wir beide wahrscheinlich in vielen Punkten eine ähnliche Ansicht, wenn sie nicht so provokant rübergebracht wurde. Ja, und das ist genau. Du drehst dich im Kreis. Also ich würde jetzt wirklich abschließend sagen wollen, dass die diese Doku und das ganze Thema hatten wir jetzt. Die beiden sagen in ihrem Statement-Video, dass sie Morddrohungen bekommen haben, beziehungsweise irgendwie Nachrichten in dieser Größenordnung. Das ist eine Sache, wo ich mich auch davon abgrenze, dass ich sage, das müssen sie aushalten können. Aber eine Doku gegen Hate, die das macht, ne, das ist einfach uncool. Das haben natürlich immer die Leute, die in diesem Kosmos sich bewegen, haben damit dann auch, die sind ja genauso schuldig. Aber sie machen jetzt die Follower von Raik Anders verantwortlich dafür, dass sie Morddrohungen kriegen, machen sich aber nicht selbst dafür verantwortlich, wenn ihre Follower auf andere Leute losgehen und denen Morddrohungen geben. Und wieder drehst du dich im Kreis, weil das hatten wir schon. Ne? Also das ist ja nichts, was jetzt eine neue. Ich glaube, die Communities dazwischen, die sind ja der große toxische Teil. Ich würde schon auch sagen, wenn du ganz normal darüber reden würdest, wenn die wirklich ihre Löschlich-Videos, wenn die wirklich nur differenzierte Analyse wären und nicht so viel Hate, dann gäbe es auch diese Anhängerschaft nicht, die anderen Morddrohungen oder sich vor eine Tür von einem Drachenlord stellen oder jetzt auch im umgekehrten Schluss das bei ihnen machen. Beenden wir das Thema hiermit. Wie gesagt, das Ich find's schade. Ich würde mir wünschen, dass die beiden daraus lernen, dass eben Provokation genau das ist, was sie kritisieren und das einfach lassen und lieber mit Fakten moderat über ihre Themen diskutieren. Ich persönlich finde aber tatsächlich, was ich noch schader finde, ist, dass bei Raik Anders gar kein Lernprozess irgendwie einsetzt. So, der sieht sich vollkommen im Recht und tatsächlich fände ich das ganz schön. Ich glaube, der hört diesen Podcast nicht, aber wenn er auch mal eine gegenteilige Meinung, die nicht von Hatern kommt, weil jede Gegenmeinung wird von ihnen und den Funkleuten natürlich jetzt komplett als Hate abgestempelt. Aber wir versuchen das schon, oder gibt ja auch einige andere, die das eben gemacht haben, wie gesagt, so Hooligans gegen Satzbau, haben sich dazu auch geäußert, weil so macht man eine Doku gegen Hass nicht, wenn sie dasselbe mit anderen macht. Wir kommen mal zu einem anderen Thema. Wir möchten nämlich euch euren Hass jetzt schüren. Wir schicken euch los auf Ziele wie Apecrime. Ja, wir hatten das Thema, glaube ich, mit denen noch gar nicht. Die sind hier noch gar nicht vorgekommen, oder? Weiß ich nicht. Haben wir sie mal besprochen? Also ich persönlich hatte mit ihnen ja mal eine Episode vor langer Zeit. Und seitdem haben wir keinen Kontakt mehr, leider. Das finde ich tatsächlich schade. Da habe ich mal kritisiert, das ist, glaube ich, 3 Jahre her, dass sie ihren Content so stark gewechselt haben. Und dann hatte ich noch mal so ein kleines Ding, wo sie plötzlich alles gelöscht haben von ihrem Kanal, genau. Das, was sich dann hinterher als Album-Promotion herausstellte. Alle ihre Videos waren von heute auf morgen weg, die Fans sind außer sich gewesen und ich fand diesen Move, weil sie den erklärt hatten. Sie haben sich dann hingesetzt in einem Video und haben gesagt, hey Leute, wir können uns mit unserem Content nicht mehr identifizieren, wir sind gereift und da dachte ich so, wow, also ne, als jemand, der selber mit seinem Schluss damit Video ja so einen Schritt durchgemacht hat, fand ich das von denen, die ich vorher kritisiert habe. Und ich war schon, ich hatte mich dann tatsächlich so vor sie schützend gestellt, hat dann bei einigen auch in den Kommentaren das kommentiert und so. Und dann kamen alle Videos wieder und dann haben sie mit demselben Content weitergemacht. Bis heute ist der Content derselbe. Ich habe tatsächlich von einem befreundeten YouTuber neulich noch eine Nachricht bekommen, der mir schrieb, wow, er hat gerade auf der Startseite ein neues Video von denen gesehen. Und da dachte ich mir gleich, Apecrime gibt's immer noch, die sind ja immer noch scheiße. So, das wollte ich fast twittern, aber ich wollte den YouTuber nicht irgendwie reinreiten. Jetzt haben sie sich was erlaubt, was wir beide ziemlich daneben fanden, denn sie haben Werbung gemacht, aber auf eine Art und Weise, die meiner Ansicht nach so gar nicht geht. Sie haben... Also, lass uns erst mal erklären. Das so, lass mal drüber reden. Genau, sie haben einen Livestream gemacht, einen, der aufgezeichnet ist. Und dieser Livestream... Also es war kein Livestream, sondern es war einfach die Live-Ausstrahlung, also quasi so eines vorher aufgezeichneten Beitrags. Den sie als Livestream aber so... Ne, den die tun so, als wäre es gerade live. So, es wird die ganze Zeit so gesagt, es wäre ein Livestream. Und hinterher stellte sich heraus, es ist eigentlich Werbung für einen Universal-Film. Und das Problem daran ist, meiner Ansicht nach, dass sie Donations kassiert haben. Also sie haben Geld für dieses Placement bekommen und ich weiß, dass die nicht billig sind. Und dann Donations zu kassieren bei den Zuschauern, bei denen man, die sehr jung sind, denen man nicht mal gesagt hat, dass dieser Livestream nicht live ist, das finde ich schon ein bisschen dreist. Und hinterher haben sie sich jetzt hingesetzt in einem Statement-Video, wo sie sagen, ha, war doch ein Prank. Ja, und das ist so diese Sorte Humor, lieber Cengiz, den verstehe ich nicht. Sorry. Also das ist das, was ich so schlimm finde daran, dass sie es halt jetzt hinterher als Prank verkaufen. Also diese Idee, man macht einen Livestream, um damit ein Produkt zu bewerben, die ist nicht neu, die ist gerade voll im Kommen. Livestreaming ist gerade voll gehypt. Man sieht das bei Ninja mit Fortnite. Sie glauben in ihrem Video übrigens, die sind die ersten weltweit oder deutschlandweit gewesen. Also überhaupt nicht. Nee. Also es gibt zum Beispiel, dass ich war jetzt neulich Jurymitglied beim Digital Award. Da war unter anderem eingereicht von Twitch ein Video von Lara Loft, die Werbung gemacht hat für Alien. Mhm. Da hat sie es kombiniert. Also da war sie erst live, wirklich live. Mhm. Und sie haben vorproduziert einen Beitrag, das muss man natürlich vorproduzieren, weil das aufwendig war mit VFX, wie ein Alien, das war nämlich Werbung für den Film Alien, kommt und sie auffrisst. Und das haben sie natürlich vorher mit VFX bearbeiten lassen. Und sie haben es halt so gemacht, dass sie erst rausgeht aus dem Bild und dann sozusagen triggert fließend, dass der aufgezeichnete Part losgeht und du konntest da nicht mehr unterscheiden zwischen live. Und das hat es aber so geil gemacht, weil dadurch halt der Schockeffekt von Alien auch so krass war, weil du dachtest so, das war eine echte Live-Sendung und jetzt kommt da was, das hätte sie ja live nie im Leben so hinkriegen können. Und dadurch, dass sie diesen fließenden Übergang gemacht haben, und deswegen hatten sie es eingereicht, weil sie es als preiswürdig gefunden haben. Was ja auch in dem Sinne dann nichts Verkehrtes ist. A, weil es eine Kombination ist und B, ich finde es auch gar nicht so schlimm zu sagen, okay, der Livestream ist aufgezeichnet, wenn es, also diese ganzen Sachen, sowas wie Stefan Raabs TV Total und so, diese Live-Sendungen sind alle About You Awards natürlich auch, die haben um 20 Uhr stattgefunden, wurden um 23 Uhr ausgestattet. Der Videopreis, also gerade bei also im Fernsehen sind die meisten Live-Sachen ja live on tape oder zeitversetzt, weil du halt, wenn da jemand mit seinem Penis auf die Bühne rennt oder so, dann musst du halt auch die Möglichkeit haben, das zu schneiden. Game 2 ist zum Beispiel auch so. Game 2 hat dann auch die so eine, wir waren ja selbst schon bei denen im Produktionszug. Es geht ja auch gar nicht anders. Nee, weil es auch Funk vorher nochmal abnimmt und so. Das heißt, du hast da einfach, du kannst das nicht immer nur live machen. Also die Apecrime-Jungs haben es nicht erfunden. Ich finde es dann halt wiederum nur ziemlich schwach, wenn man da wirklich dann noch, wenn man dafür Geld bekommen hat und dann nochmal Geld von den Fans obendrauf. Und nachdem sie ja nun schon eine Historie haben, wo sie Leuten quasi sagen, haha, verarscht und wir kommen immer damit durch, machen sie es jetzt schon wieder. Und bei denen tatsächlich ist es so, da habe ich so gar keinen Puffer mehr, was so ein Verständnis irgendwie angeht. So, da denke ich mir jedes Mal so, ach, ihr seid so ekelhaft. Also ich muss sagen, ich finde die Idee zu sagen, man macht einen voraufgezeichneten Livestream, tut so, als wäre es live und baut dann was Geiles ein, was halt nur on tape möglich ist, um den Leuten in dem Livestream eine richtig geile Erfahrung zu geben, finde ich voll okay. Ich finde, das ist eine innovative Art und Weise, Werbung zu machen, finde ich toll. Ich glaube, du musst dann aber die Donations deaktivieren. Weil was man nämlich gesehen hat, und deswegen sind wir auf dieses Thema gekommen, Leute, die jetzt Screenshots gepostet haben von Kids, die dann irgendwie 2, 3, 4, 5 Euro spenden mit der Nachricht so, hey, grüßt mich bitte mal und so weiter, weil sie natürlich davon ausgehen, weil das auf in den Livestreams ja oft so üblich ist, dass die YouTuber das dann sehen und auf sie reagieren. Und diese Leistung wird halt hier nicht erbracht, weil sie gar nicht reagieren können, weil auch der Zuschauer gar nicht weiß, dass es gerade nicht live ist und die Kommentare gar nicht gesehen werden, wofür sie gerade Geld ausgeben. Also das finde ich kritisch. Und dann das Zweite ist, wie die Werbung gekennzeichnet war. Genau, sie haben in dieses Video, wo sie sagen, es ist ja ein Prank an 44.000 Zuschauern gewesen. Ich habe tatsächlich auf dem Handy gestern geguckt, weil ich es mir anschauen wollte und habe dir dann noch geschrieben, ich sehe keine Kennzeichnung. Es ist gekennzeichnet, aber ich glaube sogar, also wenn es gesetzlich richtig gekennzeichnet ist, dann wirklich genau an der Grenze, an der Sekundenanzahl, die du es anwenden musst. Ganz oben links steht ganz kurz, ganz klein Werbung. Das Ding ist, das ist keine richtige Kennzeichnung. Also Werbung musst du es entweder dann kennzeichnen, wenn die Werbung passiert, oder es ist unterstützt durch Produktplatzierung, dann musst du es so, wie sie es gemacht haben, am Anfang produzieren, aber dann steht da natürlich unterstützt durch Produktplatzierung, oder es ist eine Dauerwerbesendung, wenn es sich nur um diesen Film dreht die ganze Zeit, und da muss dauerhaft Werbung eingeblendet werden. Aber das, was sie gemacht haben, ist, glaube ich, nicht korrekt. Das kann doch aber auch für Universal, die mit denen dann die Werbung gemacht haben, kann doch für die kein befriedigendes Product Placement sein. Da sitzt doch dann keiner hinterher und sagt so, okay, dafür gab es jetzt einen minimalen Shitstorm, weil es gab YouTuber, die darüber ein Video gemacht haben. Die Fans waren not amused, weil die ganzen Mädels, die haben ja sehr, sehr weibliche, sehr junge Zielgruppe, die dann gesagt hat, boah, finden wir nicht cool, dass, ne, weil die schreiben denen und es wird halt gar nicht reagiert und die fühlten sich verarscht. Dann gab die sagten so, sie fühlen sich ausgenutzt, weil wir dafür nochmal bezahlt haben und auf die Donations, weil das ist ja immer so ein Ding bei Donations, bei Twitch ist es ja auch für die ganz viele Spenden auch, damit sie wahrgenommen werden. Ja. Ne? Große Spenden werden dann rausgehaut, damit dann der Twitch-Streamer sagt so, oh, danke, Mann, hier 15 Euro oder eben, das geht ja bis hoch zu 1.000 Euro, wenn jemand besonders auffallen will. Und wenn du dann genau das nicht mehr zurückbekommst, ist das schon bitter. Und dann sagt hinterher noch jemand, haha, verarscht, und zahlt das Geld aber nicht zurück. Ach komm. Ja. Also, ne, und das ist dann, kann für Universal, auch wenn sie sagen jetzt, okay, es ist vielleicht, sie wollen nur die Reichweite. Das hätten sie auch machen können, das ist eigentlich ein guter Punkt. Also sie hätten, also weil ich kann, also wenn die Donations über PayPal angenommen haben, das ist eine Sache, die super easy geht, du kannst das Geld einfach zurückschicken. Also das wäre so eine coole Aktion, die man hätte machen können, anstatt zu sagen, so haha, lol, war ein Prank, dass man sich halt hinsetzt. Hey Leute, wir hatten eine innovative Idee, dass wir was Geiles machen, was voraufgezeichnet ist. Tut uns leid, dass wir die Donations nicht abgeschaltet haben. Wir überweisen allen Leuten, die uns Geld geschickt haben, das Geld zurück, weil das finden wir fair. Wir fanden das eine lustige Idee. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tut uns leid, dass wir da nicht vorher kommuniziert haben. Es war ja Teil des Videos. So, bam. Ich würde mir wünschen, dass da entweder mal wirklich jemand hingeht und diese Drecksverhalten einfach nur anschwärzt und sagt so, dass zu den Landesmedienanstalten einfach mal hingehen und sagen, hier, guckt euch mal dieses Video genauer an, weil solche Leute dürfen einfach mit diesem Scheiß nicht mehr durchkommen. Und dass auch die Werbetreibenden endlich mal blicken, dass man mit dieser Assi-YouTube-Truppe einfach keine Werbung machen sollte. Aber ist das so? Weil das Ding ist, die verkaufen halt von allen am meisten. Also ich weiß in Kampagnen, die mit den beiden schon entstanden sind, wo ich nahen Draht zu hatte, dass sie halt dann teilweise mit den Kampagnen, die sie gemacht haben, jeden Verkaufsrekord dieser Marken aller Zeiten gebrochen haben. Habe ich auch schon von Leon Mascher gehört. Weil ihre Kids halt einfach in den Laden rau. Wir haben uns damals aufgeregt, als Katja Krasavic Werbung gemacht hat für Far Cry Primal, weil wir gesagt haben, ich als jemand, der Far Cry eine coole Marke findet und der Ubisoft toll findet, möchte nicht in irgendeiner, also ihr schadet damit so sehr eurem Image, dass ich sage, oh Gott, was habt ihr da getan? Ja. Warum arbeitet ihr mit der zusammen? Was man aber ehrlich sagen muss, die hat 1 Million notgeile 13-Jährige in ihrer Community, die alle die Target-Zielgruppe von Far Cry Primal sind. Naja, und wahrscheinlich. Spiele eigentlich ab 18, von daher sind es nicht. Aber Katja Krasavic Inhalte sind auch eigentlich ab 18. Ja, ja. Aber das wissen die doch auch. Also jetzt mal ganz ehrlich. Also die wissen doch, dass wenn Videospiele mit Influencer-Marketing beworben werden, wissen die doch, dass die Zielgruppen, die lassen sich doch vorher die Demographics von den Netzwerken schicken. Ich hatte meine Freundin, ich habe mit einer Freundin mal mich über das Thema unterhalten, die arbeitet im Handysegment und die hatte für ein kleines billiges Handyspielchen, ne, die eigentlich alle, das sowas sollte man eigentlich gar nicht bewerben. Sie hat es aber mit Leon Mascher gemacht und sie hatte dann geschrieben hinterher, auf Facebook, dass sie auch was man immer auch über ihn hört, ist ihr vollkommen egal, denn die Verkäufe, die der Junge rausgehauen hat, sowas hat sie noch nicht gesehen im Handysegment. Ne? Und also er macht ein Posting und die willigen Follower von Leon Mascher sind da, ne? Während man so bei Leuten, wir hatten es ja schon mal vom vielen Podcasts mal angesprochen, dass wir beide, die ja eher nicht so Community-affin sind und das auch nie so wirklich Hashtag Werbung, kommt zu unserer Live-Show, da sind wir nehmen euch alle in den Arm. Da könnt ihr gerne, genau, sowas machen wir. Community. Aber ne, wir beide haben ja nie gesagt, so ey, wir sind jetzt 2 Millionen, dank euch bin ich gar nichts, so diese typischen Schlachtrufe, die man dann kennt. Die dann eben auch diesen Community-Gedanken, wenn man zum Beispiel eine, wie heißen die Apes oder wie heißt die Army von den Ape-Crimes, das weiß ich. Die Kriminellen. Die Crime-Gang oder so. Und wenn die dann dieses Zusammengehörigkeitsgefühl haben und die Apes dann sagen, kauft mal das oder geht mal in den Film, ja, dann das zieht halt so. Ne? Und deswegen, also das ist ja so ein bisschen diese tragische Seite des Influencer-Marketings. Influencer-Marketing funktioniert sehr gut. Das funktioniert sehr gut in allen Zielgruppen, aber es funktioniert am besten bei kleinen Teenagern, die zu ihren Idolen aufschauen. Und das kann man auch, kann man auch sagen, es ist okay, weil ne, die Teenager gehen sowieso ins Kino, dann gucken sie sich halt Transformers an, statt irgendeinen anderen Film, was weiß ich, welchen Film sie da Werbung gemacht haben, keine Ahnung. Aber, Wahrheit oder Pflicht heißt ja. Ja, also das ist halt ein Film, da würden sich wahrscheinlich viele in der Zielgruppe sowieso den angucken, keine Ahnung. Kann man weniger dramatisch finden, ich finde es dann eher dramatisch, wenn halt Werbung für ein Spiel ab 18 gemacht wird oder für Alkohol mit Suck It Eyes oder solche Sachen. Das finde ich dann problematisch. Werbung ist Werbung, so, das ist halt einfach ein wichtiger Bestandteil des kommerziellen Weltbildes. Ja. Ja. Wenn wir bei dem Thema schon sind, dann finde ich, dann sollten wir über den Werbe-Award sprechen. Die About You Awards. Ja, die sind letzte Woche stattgefunden. Wir hatten ja vor ein paar Monaten hier schon, vor ein paar Folgen hier schon mal darüber gesprochen, weil ich mich noch aufgeregt hatte und im Grunde schon voraussehen konnte, was da auf uns zukommt. Jetzt hast du letzte Woche ein Video schon dazu gemacht. Kann ich jedem nur empfehlen. Geht auf robbubble.com. Wie gibt's das? Nee, das gibt's tatsächlich. Das hat auch robbubble.de. Hat früher auch mal auf den YouTube-Kanal weitergeladen. Jetzt leitet es gerade aktuell auf meine neue Website hin. Okay, aber dann geht auf jeden Fall auf seinen Kanal. Dann könnt ihr euch das angucken. Das heißt About You Awards, was stimmt mit euch nicht? Und ist im Grunde eine sehr gute Zusammenfassung dessen, was wir eigentlich schon voraussehen konnten, nämlich eine reine Verkaufsveranstaltung, die nur auf Reichweite und diese Zielgruppenaffinität abgeschossen ist. Und das im Abendprogramm von ProSieben. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und einfach den Hashtag About You Awards angeklickt. Und die Leute auf Twitter. Ja. Und es war ein Shitfest. Ich habe auf Twitter keinen einzigen, ich habe es ja live mitgeguckt, war ich die ganze Zeit auf Twitter, ich habe keinen einzigen positiven Kommentar gesehen, keinen einzigen. Also alle, also und auch unter deinem Video fanden sich ja zahlreiche tatsächliche Influencer, also auch größere YouTuber, zum Beispiel Gong Bao, der ja ein Freund von Julian Bam ist, die alle auch sagten so, ey, danke, dass du das sagst. Und ja, das ist eine reine, es war It's Jette. Jette ist so eine, die war sogar vor Ort und meinte, wir wollten uns das mal angucken und es war so eine hohle Scheiße. Ja, Rezo hatte sich auch dazu geäußert auf Twitter, der sogar nominiert war und auch dafür Werbung gemacht hat. Der hat auch noch mal eine andere Sache angesprochen, die ich auch ganz spannend fand. Das ist mir schon live währenddessen aufgefallen. Dieses Voting-System, also dass man konnte halt, also zum einen musste man halt, das war natürlich der Sinn der Sache, seine Community aktivieren, damit die alle für einen voten. Mhm. Und jemand wie Rezo war nicht unter den Top 3. So ein KS Freak war da. Aber KS Freak war da und aber vor allem halt Moritz Gard und dieser andere Typ, die halt keine Reichweite haben. Und Rezo hat halt Support von Julian Bam gehabt und so weiter. Also ist auch völlig undurchsichtig. Das ist aber das Problem mit diesen Online-Voting-Systemen. Das ist ja bei dem Videopreis auch immer das Problem. Es ist so undurchsichtig, was da passiert. Das ist eine Sache, die habe ich im Video nicht angesprochen. Aber auch da, es war schon generell von vornherein super strange, so wer da dazugehört. Und dann eine Sache, die mir in der Sendung aufgefallen ist, die ich auch ganz komisch fand. Zufälligerweise genau gleich viele Männer wie Frauen nominiert in Kategorien, wo es halt oft viel mehr Frauen gibt. Und auch die Gewinneranzahl ist genau 50-50. Also es sind halt solche Sachen, wo man sagt, so klar, ist natürlich eine geringe Testmenge. Es kann natürlich statistisch gesehen schon mal passieren. Aber es ist natürlich das ideale Ziel, was man als Vermarkter hat, dass man genau Männer und Frauen 50-50 anspricht. Und wenn das sich dann genauso im Preis am Ende auch widerspiegelt, sowohl in den Nominierten als auch in den Gewinnern, ist das schon ein bisschen strange. Also, ja, keine Ahnung. Aber da habe ich das, ist halt eine Verschwörungstheorie, deswegen habe ich es im Video nicht angebracht. Ja, aber ich meine, was soll man von einem Preis auch denken, der im Grunde, ne, du hast es in deinem Video, gibt es dieses schöne Segment, wo du nur Ausschnitte drin hast, wo die ganze Zeit, ja, nur gesagt wird, du hast so und so viele Follower. Und, und das, da, weißt du, was ich gemacht habe? Ja. Ich hab das ganze Video durchgeguckt und dieser Teil, der in dem Video ist, den habe ich um ein Drittel oder, also am Ende ist noch ein Drittel übrig geblieben, runtergekürzt, weil ich so viele Ausschnitte hatte und es aber einfach irgendwann langweilig wurde, ja, die ganze Zeit dem zuzugucken. Und ich jetzt einfach auf die prägnantesten zurück. Es gab so viele Aussagen, wo Leute nur gesagt haben, ey krass, du hast 1 Million Follower, ja, du bist ja voll. Das hatte ich auch auf Twitter gelesen. So. Es, ja, ist halt, es ist halt genau das, was sie gesagt haben. Es ist genau das, wo wir auch immer hier im Podcast sagen, wo die Branche immer mehr sich hinentwickelt und wenn dann denn Influencer sich dahinstellen mit einem Nadelstreifenanzug und dann gleichzeitig sich beschweren in ihren Videos oder im YouTuber-Jahrbuch, ja, 2016, warum werden wir nicht ernst genommen? Ja, genau wegen sowas. Und dass dann ein Julian Bam, der immer wieder die Flagge hochhält, so er macht den geilsten Content auf YouTube, das mag ja sein, er hat natürlich auch das beste Team auf YouTube, was dahinter steht, aber dass der da sich auch immer wieder in so einen Müll das einkaufen lässt. Ich kann es nicht verstehen. Da ist die Geilheit auf Aufmerksamkeit und rote Teppiche und im Fernsehen zu sein viel zu hoch, um zu sagen, so ich sag da jetzt auch mal nein. Ich kann zum Beispiel verstehen, wir hatten neulich jemanden, der uns angetwittert hatte, weil es waren ja Kelly, Concrafter, Julian Bam und Rezo bei Beginner gegen Gewinner. Ja. Mhm. Und da hatten die in der Curling-Mannschaft mitgespielt und es fand jemand nicht so gut und wir beide sind eher der Meinung, warum denn nicht? Also ich finde das gar nicht schlimm, so wenn jetzt zum Beispiel, wir hatten damals unser Kumpel Flo, war ja zum Beispiel mit Sarazar und Dena und Kelly bei der WOC-WM, mhm, und so. Und das ist doch, also ich würde da auch ja sagen, wenn man mich fragen also, würde. Aber da geht es ja um was anderes. Da geht es darum, dass quasi YouTube-Persönlichkeiten einfach integriert werden in den normalen TV-Kosmos, ne? Wo ja jeder Art von Promi mit reinkommt. In spaßige Formate, so. Also jetzt für einen Dena macht es natürlich, der so ein Auto nah ist, voll Sinn, ihn in die Crash-Card-Nummer von TV Total reinzupacken. Das ist halt immer noch kein gutes Fernsehen, keine gute Unterhaltung, aber da kommt ja niemand zu Schaden, wenn du da mit drin bist und irgendwie Spaß hast. Es ist zum Teil recht unterhaltsam. Ja. Viele haben das ja geguckt. So, ich habe mir das auch nicht immer alles angeguckt. Ich fand sogar zum Beispiel, Marcel Skorpion hatte bei der Dart-WM. Ja. Und hat er tatsächlich sogar gewonnen. Und das fand ich cool. Das fand ich irgendwie schön zu sehen, dass der hatte sich da auch ernsthaft gefreut. Und der war da voll verbissen. Das ist so sein Ding. Ich meine, ich hatte für Dart nie so die Nerven, aber das fand ich irgendwie nett, das mit anzusehen. Deswegen ist es eigentlich nicht schlecht, aber so wie es die About You Awards machen, Influencer da hinstellen und dann auf Reichweite, ja, natürlich auch, um eine Message nach draußen zu bringen. Ich hatte es ja schon mal gesagt, ich hatte das ja gelesen von jemandem, der aus dieser Marketier-Richtung kommt. Und die saßen 100 pro alle im Publikum und haben sich die Hände gerieben und haben sich gedacht, geil, Alter, jetzt können wir wieder, die Influencer sind jetzt im Fernsehen gelandet. Das ist ja auch, was der Webvideopreis damals erreichen wollte. Durch den Fernsehen gehen, um das Thema so aufzublähen, dass Influencer irgendwann immer wichtiger werden und sie auch als Preis immer relevanter werden. Und das ist halt. Ist meiner Meinung nach die falsche Richtung. Ist die falsche Richtung, vor allen Dingen, wenn es nur aus heißer Luft besteht, wenn der Preis selbst als Veranstaltung, wie du in deinem Video schon sagst, nicht mal eine Moderation hat. Ja, ja. Also ich finde, was ich spannend finde, ist, mein Video hat jetzt fast 300.000 Aufrufe. Ich habe noch eins gesehen von, ich glaube, Silvi Carlson heißt, die war auch da, die auch ein Video gemacht, auch relativ viel Reichweite. Und das wäre jetzt mein nächstes Thema, Iblali. Ja, oh, Iblali. Hat auch ein Video gemacht zu diesem Thema. Bei dem fand ich es aber gut, der hat sich richtig viel Mühe gegeben. Warte mal, er hat kein Video dazu gemacht. Er hat mein Video dazu gemacht. Ach ja, stimmt. Ja. Und das fand ich krass. Ich war die ganze Zeit der Meinung, dass wir hier saßen, beide noch über das Skript geguckt haben, wir beide das Licht eingerichtet haben. Und jetzt muss ich aus dem Internet erfahren, dass eigentlich Iblali dein Video gemacht hat. Ja. Robin, ich bin enttäuscht. Ja. Richtig enttäuscht. Aber was ist denn passiert? Er hat ein Video hochgeladen, das ein Reaction-Video auf mein Video ist. Das ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass jemand auf mich in irgendeiner Form ein Reaction-Video dreht. Ja, hatte ich auch noch nicht. Hatte ich auch, es ist wirklich spannend, weil man denkt immer, sowas passiert einem nicht und dann passiert es einem. Was so spannend ist an diesem Video ist, ich habe es erst geguckt und dachte, ey, cool, das ist ja jetzt auch irgendwie Promo, weil ich mag Iblali, er sagt doch am Ende des Videos, guckt euch das Video von Rob Bubble an. Er hat es auch verlinkt, was ja schon in der Welt der Reaction-Videos ist das mehr als alle anderen meistens machen. Ja, stimmt. Also das an der Stelle Props dafür an Alblane. Ich schätze ihn ja auch sehr und ich schätze auch seine Meinung sehr. Ich habe aber jetzt mal so ein bisschen in die Zahlen geguckt und es bringt halt absolut nichts. Im Gegenteil, sein Video hat mein Video aus den Trends verdrängt. Er war dann über mir in den Trends plötzlich mit seinem Video. Sein Video ist auch besser geklickt mittlerweile, ne? Er hat natürlich auch einen viel größeren Kanal. Sein Kanal hat es auf seinem Zweitkanal hochgeladen, Vic, und der hat, glaube ich, über 500.000 Abonnenten. Meiner hat nur 180.000. Natürlich kriegt das mehr Klicks. Das heißt, sein Video von meinem Video, also um es nochmal zu erklären, wenn ihr es euch nicht selber angucken wollt, da läuft einfach mein Video. Ich glaube, es ist auch aus dem Livestream. Also er hat es erst gelivestreamt. Und dann hochgeladen. Geschnitten hochgeladen. Ja. Und das finde ich halt auch so ein bisschen fragwürdig. Er sagt halt, ich glaube, er hat es halt sehr viel geguckt und er sagt, ab und zu pausiert er das Video und sagt dann, ja, das sehe ich genauso wie Rob Bubble. Genau, es ist so. Natürlich schön, dass man Props kriegt von jemandem wie Alblali, der schon super lange auf der Plattform unterwegs ist, der sagt, ich sehe das genauso wie du, Rob, tolles Video. Aber gleichzeitig muss man ehrlich sagen, so sorry, aber du hast jetzt gerade mit null Arbeitsaufwand aus meinem Content gemacht und dem Ganzen nicht wirklich was hinzugefügt, außer zu sagen, ja, stimmt. Das, was ich noch schlimmer finde, ist, also im Livestream war das sicherlich anders, aber in dem Video, was er hochgeladen hat, pausiert er halt immer, wenn ich irgendeine kontroverse Aussage treffe oder auf irgendeine Pointe hinarbeite, macht die Pointe, weil er halt natürlich denselben Gedanken hat. Nee, ich sag hier, Gronkh verkauft keine Mode. Ja. Und danach kommt der Witz so, aber ja, Gronkh ist natürlich, also das hat er Bao Yu gesagt. Und dann hat er er schneidet meinen Gag raus, pausiert, macht selber den Gag und setzt dann an einem späteren Punkt im Video ein. Ja, genau, den konnte man wahrscheinlich nur im Livestream dann sehen. Das ist doof. Das ist an mehrerer Stelle so, dass ich irgendwas sozusagen nochmal revidiere oder sozusagen als provokante Aussage voraussage, um dann hinterher sozusagen Vielleicht die Realität zu setzen. Vielleicht ist das aber auch der Trend der Zukunft, dass das Video direkt am Anfang pausiert wird und sie dann einfach das ganze Video nachquatschen und als eigenes. Und das war's. Und alle so, oh, diese Beobachtungen und Witze, Alblali, du bist der Beste, werden dann die Leute sagen. Also ich als Zuschauer meines eigenen Videos habe gedacht so, dieses Video, was der Rob Bubble da gemacht hat, ist eher mittelmäßig, aber das, was Alblali dann an Witzen da on top und an Fakten on top geliefert hat, richtig geil. Aber er hat dann alle Sachen, die ich gesagt habe, einfach rausgeschnitten und hat sie dem Ganzen vorweggenommen. Er konnte ja nicht wissen, was die kommen, weil er hat sie, glaube ich, hat's auch zum ersten Mal gesehen, das Video. Aber halt zu pausieren, dann eine Aussage zu treffen und das dann am Ende rauszuschneiden, damit es dann so aussieht, als wäre er auf die Idee gekommen, ist halt schon ein bisschen schwierig. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Alblali auch auf meine Videos reagiert. Meine eignen sich halt auch so gar nicht dafür. Und er dann so sagt, auch so pausiert. Und, das würde ich aber auch voll gerne einfach mal machen. So, ja. Remakes sind nicht so gut. Ja. Und dann Ende. Das ist es dann einfach gewesen. Ja. Aber ich finde es, also tatsächlich muss man ja sagen, das ehrt einen ja immer so ein bisschen. Früher hat man gesagt, wenn Oliver Kalkofe dich in seiner Sendung, ob wer auch immer du warst, auseinandergenommen hat, das macht den Content jetzt nicht besser. Ja, aber das ist ja auch eine Parodie. In dem Fall hat er ja nichts auseinandergenommen. Also, ja, stimmt, gar kein Content geschaffen worden. Ich finde es ja cool, dass er dem Thema eine größere Aufmerksamkeit gibt, dass er auch versucht, dem Video eine größere Aufmerksamkeit zu geben. Ich weiß auch nicht, ob er das selber sozusagen realisiert, dass das relativ wenig. Weil sein Video ist 10 Minuten 10 lang, mein Video ist 10 Minuten 20 lang oder sowas. Ja. Also, er schneidet natürlich Teile raus und deswegen passt das mit seinem Kommentar dazu. Aber am Ende wenn ich ein 10-Minuten-Video sehe, wo ich alle Kernpunkte meines Videos, und das ist ja jetzt, mein Video ist ja jetzt kein Comedy-Video, es ist ein Video, wo ich Informationen weitergebe und meine Meinung sage, wenn ich das schon komplett gesehen habe, plus noch eine andere Meinung oben on top, dann gehe ich doch nicht hin und gucke mir noch mal ein 10-Minuten-Video an, was ich zu 90% schon gesehen habe mit der gleichen Meinung. Und deswegen klaut er mir tatsächlich damit eigentlich mehr, während ich noch auf Platz 5 in den Trends war oder sowas, die Reichweite, setzt sich dann drüber auf Platz 4 und die Leute klicken natürlich dann das About You Video von ihm an. Da finde ich es irgendwie fairer, wenn du deinen eigenen Inhalt machst und dann am Ende sagst, so hier guckt ergänzende Meinung dazu. Ist halt, ich erinnere mich noch damals, als diese Sache mit den Lootboxen passiert ist. Da habe ich in der Woche davor mit Hand of Blood ewig lang telefoniert, weil wir hin und her baldowert haben. Denn er meinte, er will dazu was machen. Dann meinte ich so, ja, was ein Zufall, ich mache auch gerade was dazu. Und dann haben wir versucht, die Sachen erstmal am Telefon zu klären. Wie sieht er das? Wie sehe ich das? Ich habe ihm meine Punkte dargelegt, weil am Anfang war er, glaube ich, gar nicht so kritisch. Und hatte dann entschieden, okay, ich cancel jetzt das Placement, weil er hatte einen Star Wars Battlefront Placement am Wochenende und sagte dann, okay, mit gutem Gewissen kann ich das jetzt nicht mehr machen. Ich mache dann ein Video, wo ich sage, hier geht gar nicht klar, aus diesen und jenen Gründen möchte ich das ablehnen und verweise dann auf dein Video. Wir hätten natürlich das auch so machen können, dass wir gegenseitig das Video des anderen gucken. Ja, wo endet das dann? Guckst du dann ein Video, wo jemand anders dein Video guckt? Das ist ein bisschen so wie das mit ApoRed, was ich mal gemacht habe. Ich habe vor anderthalb Jahren doch mal diese Parodie gemacht, wo ich zugeschaut habe, wie ApoRed ein Video guckt, wie jemand mit einem Messer durch irgendwas schneidet. Ja. Und da haben ja ganz viele YouTuber unter anderem Malwanne oder Herr Newstime drauf reagiert. Und dann hast du dann das ganze Bild voller Reaction-Sachen gehabt. Der nächste hat dann auf mich reagiert. Ja, genau. Und das ist dann wieder witzig. Also, was man noch dazu sagen muss, also ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich zu diesem Thema fühlen soll, weil es mir auch das erste Mal passiert ist. Ich kann aber verstehen, ich verstehe jetzt mehr Leute, die sagen so, hey, warte mal, du machst doch gerade hier mit meinem Content, ohne dass ich davon irgendwas habe. Weil selbst wenn du auf mich verweist, scheint es anscheinend nicht so eine große. Ich habe in die Analytics geguckt. Also, natürlich kommt schon ein bisschen an Referral rüber. Aber ich glaube, man sollte gar nicht auf die Klicks so sehr achten, sondern eher auf die Tatsache, wie die du schon gesagt hast, dass jemand ohne jeden Aufwand einfach Content dupliziert. Und was man dazu sagen aber muss, er hat das in einem Livestream gemacht, so wie Unge das ja auch ganz oft macht, dass er aber auf er Sachen in halt Livestream trotzdem hoch, ne? Das ist halt das, also in einem Livestream finde ich es voll legitim zu sagen, hey, euch interessiert meine Meinung zu dem Thema, ich gucke mir jetzt das Video an so und sage euch meine Black Meinung. Finde ich voll okay, weil du musst das Video ja auch im Livestream zeigen, damit alle auf demselben Stand sind und musst das irgendwie gemeinsam erarbeiten. Finde ich absolut legitim und fair. Wenn du dann auch den Leuten Props gibst und sie verlinkst unterhalb des Livestreams oder im Chat oder keine Ahnung was. Aber das Ganze dann noch zusammenzuschneiden, dass quasi teilweise der Kontext fehlt und das dann nochmal auf YouTube hochzuladen, finde ich halt so, ist ein bisschen fragwürdig. Wenn du, also gerade auch, weil er ja beim Gucken meines Videos dann gemerkt haben muss, oh, warte mal, ich habe jetzt gerade was vorweggenommen, was er in dem Video auch noch sagt. Und das schneidet er dann aber raus, anstatt das sozusagen nicht. Also, weiß ich nicht. Also hier zum Beispiel die Sylvie Carson heißt sie, glaube ich, die auch da war, die hat auch ein Video gemacht, das auch inhaltlich sehr ähnlich ist zu dem Thema. Aber das ist da hat sie einfach ihre Meinung geschildert. Da hat sie jetzt nicht, also sie hätte auch hingehen können und sagen können: so, hey, der Rob Bubble hat ein Video dazu gemacht, ich kommentiere das jetzt. Ey Bladi hat ein richtig gutes Video dazu gemacht, ja. Wisst ihr, wer keine Videos mehr dazu machen kann? Clemens Alive. Das stimmt. Ja, dessen Kanal gibt es nämlich nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr Clemens Alive kennt, weil der war jetzt nie einer der wirklich ganz relevanten YouTuber. Der hatte mal so seine Phase gefühlt, so damals zu Mediakraftzeiten war er relativ groß. Und hat sich dann aber nicht mehr entwickelt, weil er dann plötzlich anfing, also der ist so mit so Sachen bekannt geworden, dieses typische Ding Facebook-Fails, WhatsApp-Fails, also Sachen vorlesen, wo andere Dinge was falsch gemacht haben. Also auch Content mit dem Content andere Leute machen. Also ja, einmal auf 9gag oder Tumblr gehen, dann einen Post raussuchen und dann darüber ein Video. Ja, so ein bisschen so. Ja, ich finde immer so, dass man kann dann auch meine Movie-Trivia kritisieren und sagen so, ey, du sammelst ja auch nur Fakten zusammen. Ne? Wenn du dem einen eigenen Spin gibst und wenn das Ganze noch wertig aufgearbeitet ist, dann muss ich sagen, aber ich glaube, es ist ja auch eine Sache, die ich an KuchenTV gerne kritisiere. Also es ist schon ein bisschen mehr Aufwand, Trivia rauszusuchen, als auf reddit.com/facebookfails zu gehen und dir einfach da den Top-Post rauszusuchen und dann darüber nicht lustig zu machen. Ja, ich schreibe dir ja auch zusammen. Aber darum soll es nicht gehen. Tatsächlich hat Clemens Alive damit so, ich glaube, 400.000 Abonnenten angehäuft. Und war auch immer super erfolgsversessen. Also ich kenne den nur als jemanden, der damals auch zu Mediakraft-Zeiten, der wollte es. Der wollte das unbedingt. Ich habe ja bei Mediakraft mal gearbeitet. Mein allererstes Meeting bei Mediakraft, also die allererste so Partnerversammlung, wo alle Partner da waren, hat er einen Satz gesagt, der dann später so ein Meme innerhalb von Mediakraft geworden ist. Der ist aufgestanden irgendwann mitten in so einem Workshop und meinte irgendwie zu Spartacus Olsen und Christoph Kracht, also einem der Geschäftsführer damals, Leute, ich habe ein Abo-Problem. Weil seine Abos nicht so schnell gewachsen sind wie von anderen Leuten. Das ist bei dem auch immer so gewesen, dass immer die anderen irgendwie das Problem waren. Der hatte ja dann irgendwann seinen Content gewechselt, hat alles irgendwie auf privat gestellt und fing dann an, das ist so Scam. Ja, also es hat sich, glaube ich, nie weiterentwickelt, weil alle YouTuber und alle aus der Community direkt draufgesprungen sind und gesagt haben, what the fuck machst du da? Aber es hat sich von der Aufmachung war das halt so, ich erzähle euch, wie man ganz schnell reich wird. Genau, ihr müsst ein E-Mail-Newsletter abonnieren. Und die Website sah halt genauso aus wie jedes Multilevel-Marketing, Pyramiden-Scam, diese ganzen Webseiten, die euch irgendwie so zu Spekulationen Optionsgeschäften animieren, ja. Genau, so mit irgendwie, wo man dann irgendwelche Put-Options. Er hat dann immer so wieder, er hat dann immer wieder gesagt, dass diese Anmeldung des E-Mail-Newsletters, das sei ja kostenlos und es wäre ja dann kein Betrug, aber ne, so fängt das ja meistens erst an. Deswegen, also keine Ahnung, vielleicht hat man ihn auch zu Unrecht bezeichnet, aber es hat sich halt in so eine Richtung entwickelt, wo man dachte, so, also allein wie deine Website aussieht, das ist das Standard-Template von jedem Scam-Pop-Up, was ich je gesehen habe. Zumal da jemand, er fing dann auch an so mit, ey, wenn ihr könnt euer Leben so leben. Er ist ja immer so, so ein 24-Jähriger, will mir erzählen, wie er reich wird, während er noch eine Woche davor ein Video gedreht hat, so, Leute, meine YouTube-Klicks in so einem Keller, ich verdiene kein Geld mehr. Also, warte mal, wolltest du mir nicht gerade sagen, wie man reich wird? Wie man glücklich und erfolgreich wird, höre ich mir doch nicht von einem an, der die ganze Zeit nur am Maulen ist, so, weil das ist auch so ein Ding, so, dass er sich immer wieder beschwert hat und dass er gehört zu dieser Riege, die mir immer dadurch aufgefallen ist, dass sie mehrere Videos darüber gemacht haben, ey, mir ging es jetzt gerade nicht so gut, aber jetzt starte ich richtig durch, wo ich immer im Hinterkopf habe, ja, mach doch halt einfach endlich mal. Ne? Nicht so viel reden, einmal machen. Ja, die Leute werden sich schon drüber freuen und werden das schon akzeptieren, aber wenn du dich 10-mal entschuldigst, dann ist es halt wie bei einer Nilam oder auch mal Mr. Trashpack, irgendwann nimmt dich keiner mehr ernst und dann ist es vorbei. Ja, dann ist dieser Schritt überzogen und der war bei Clemens Alive auch passiert. Der ist nach diesem Ding ein Jahr verschwunden gewesen, nach diesem Scam-Ding, diesem potenziellen, kam dann jetzt vor ein paar Monaten zurück, sagte, er hätte Depressionen gehabt, hat hier und da mal Videos gemacht, fing tatsächlich, obwohl er eigentlich sagt, er hat keinen Bock mehr auf miesen Content, wieder mit WhatsApp-Fails an, weil das halt sein erfolgreichstes Format war. Und ist jetzt gesperrt worden. Und zwar so richtig. Der ganze Kanal ist gelöscht. Und zwar ein bisschen komisch. Also wir hatten ja jetzt schon bei Open Mind neulich darüber gesprochen. Den es übrigens wieder gibt. Den gibt es wieder, ja. Das war sehr, sehr skurril. Offensichtlich haben da die Einsprüche geholfen. Der hatte ja selber gesagt, er hat uns nochmal nach unserem Podcast auch geschrieben, dass es in den Videos da nicht um den Drogenmissbrauch ging. Und die sind per se auch nicht ausgeschlossen von den Richtlinien. Der ist wieder da. Bei Clemens Alive sind es aber keine Strikes, die gekommen sind, sondern der Kanal wurde auf einen Schlag plötzlich weggemacht. Weil er angeblich so vehement gegen die Richtlinien verstoßen hat, dass gesagt wurde, es löscht das ganze Ding. Und zwar wegen pornografischer Inhalte. Und das ist halt mega seltsam, weil das Video, was wohl dafür verantwortlich war, da sitzt er einfach nur und hat einfach Kleidung an, also das ist kein Porno und das Thumbnail soll wohl auch nicht anstößig sein, also er hat natürlich gerne mal die ein oder andere Brust im Thumbnail gehabt, so wie das viele andere machen, aber das ist ja noch nie ein Grund gewesen, Kanäle wegzustriken. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass er vielleicht gehackt wurde und jemand ein Porno hochgeladen hat, das System das sofort erkannt hat und den Kanal gestrikt hat. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, also es sei denn, er hat selber irgendwie, ist halt hart übertrieben, aber er behauptet halt, nö, und ich habe es ja nicht wirklich aktiv verfolgt, aber, oder es ist halt ein harter Fehler des Algorithmus. Ja, mich wundert. Oder jemand hat ihn gefleckt und es war irgendwie eine Kampagne, fleckt alle mal dieses Video, aber auch da wird eigentlich vorher gecheckt. Das Krasse ist jetzt, also Stand jetzt ist er noch nicht entsperrt und was ich halt so mitbekommen habe, ist, dass er auf Twitter, YouTube angeschrieben hat und gesagt hat, ey Leute, ne, was ist denn da los? Ist vielleicht nicht genau der richtige Weg. Eigentlich müsste man meinen, dass jemand in seiner Größe ein Netzwerk hat, die das für ihn erledigen, aber ich glaube. Ja, aber das finde ich immer so schlimm, sowas zu sagen, weil das würde ja bedeuten, dass jeder im Netzwerk sein muss und das kann ja nicht die Lösung sein. Also es muss ja bei YouTube ein Aber bei ihm ist geben. Es in dem Fall so gewesen, dass dir Geld abgeben dafür. YouTube hat bei Twitter zurückgeschrieben, melde dich doch hier bitte bei diesem, also eine Standardnachricht, melde dich doch bitte beim Support und schreibe da in das Formular bla bla bla. Und er sagt, ey, was ist das denn? Das habe ich ja neulich schon mal kritisiert im Podcast. YouTube hat in Deutschland 10 Mitarbeiter, da sitzt niemand, der manuell irgendwas macht. Also es würde halt voll Sinn machen, dass du irgendwie halt wirklich, dass jeder über einer gewissen Größe halt einen persönlichen Ansprechpartner bei YouTube hat, der sich in solchen Fällen sofort um sowas kümmert. Also es ist halt krass, was gerade los ist. So, ne? Also du hast mir von einem Beispiel geschrieben, wo ein YouTuber einen großen also Kanal wirklich, hat. Also einer der OG-Creators überhaupt. Und zwar der Macher von Salad Fingers. Das wird vielleicht einer von euch kennen. Das war ein virales Video aus 2004. Dieses super creepige, was immer so als eines der verstörendsten YouTube-Videos gilt. Und dieses Video ist erschienen noch bevor es YouTube gab. Ja. Und es war natürlich auch, als YouTube dann irgendwann groß wurde, einer der ersten Hits auf YouTube. Der Typ hat über 900.000 Abonnenten. Und er erfüllt alle Richtlinien, die man erfüllen muss, um monetarisiert zu werden. Und ohne Begründung wurde jetzt plötzlich einfach sein gesamter Kanal entmonetarisiert mit der Nachricht, ey, basierend auf unseren Richtlinien entspricht dein Kanal nicht mehr unseren Monetarisierungsrichtlinien, deswegen haben wir all deinen Videos die Monetarisierung entzogen. Und das ist halt auch wieder so, warum? Also dafür gab es keine News, welche Richtlinie hat jetzt gebrochen und auch da wieder, das passiert von heute auf morgen. Da gibt es nicht irgendwie mal so eine Warnung, so hey, übrigens, wir ändern unsere Richtlinien, wie wär geil, wenn du dein Leben in Ordnung bekommst, weil nächste Woche hast du kein Einkommen mehr. Das machen die dann einfach. Und das finde ich halt immer so schwierig, weil ich finde, also in dem Fall ist die Entscheidung auch nicht gerechtfertigt. Aber bei sowas wie Open Mind, wo es um Drogen geht, wenn man sagt, so, pass auf, wir wollen einfach nichts mehr, was mit Drogen zu tun hat, bei uns auf der Plattform haben, fertig, das ist unsere Entscheidung, kannst du ja treffen. Aber dann musst du nicht, kannst du auch mal noch drüber schreiben, ob es die richtige Entscheidung ist, aber dann kannst du nicht hingehen und sagen, so, und wir wissen, dass mehrere Leute davon leben, dass sie diese Inhalte machen, und zwar seit Jahren. Ja. Und wir ziehen jetzt einfach von heute auf morgen den Stecker, anstatt dass du halt einfach sagst, so, pass auf, da sind Leute, die sind abhängig davon, lass uns ihnen doch wenigstens mal einen Monat vorher Bescheid sagen. Also es haben ja in der Vergangenheit tatsächlich dann auch Creator den Stecker bei sich selbst gezogen, weil sie gesagt haben, also unter diesen Bedingungen können sie so auch nicht arbeiten. Ein sehr bekanntes Beispiel ist, glaube ich, Every Frame a Painting. Die Tony Zhu oder so hieß er, glaube ich, der so Film-Essays und Filmanalysen gemacht hat, an dem auch ich mich, muss ich ganz klar sagen, orientiere und fand das sehr schade, dass das immer weniger wurde. Und dieser Punkt, an dem es weniger wurde, war, als die ersten Videos geclaimed wurden. Das passierte eben relativ früh am Anfang. Und in den USA, muss man dazu sagen, haben sie ja das Fair-Use-Gesetz. Was denen da ein bisschen häufiger erlaubt, ist im Grunde wie das Zitatrecht hier in Deutschland und erlaubt ihnen dann eher, wenn sie sich darauf beziehen, zu sagen, hey, hier, wenn ich darüber spreche, dann kann ich das Material benutzen. Nach dem Recht ist das Reaction-Video übrigens legitim. Nach deutschem Recht ist so ein Reaction-Video eigentlich eine Urheberrechtsverletzung. Ja, du müsstest, also ich glaube, das Zitatrecht ist so, dass du während, er kann sich das angucken, aber ich glaube, du darfst einen gewissen Zeitraum, ich glaube, du darfst 30 Sekunden nicht überschreiten, in dem nur das Original gezeigt wird. Du musst ansonsten immer drüber sprechen. Du musst zu einem gewissen Prozentsatz. Das habe ich jetzt noch nie gehört. Das wurde uns damals, wir hatten damals mit Giga, gleich als wir angefangen hatten, so ein Riesending, wo wir so ein virales Ding mit RTL. Ich glaube, 30 Sekunden ist einfach der Punkt, wo der Algorithmus erkennt, dass irgendwas geklaut wurde. Das ist tatsächlich Teil des Zitates. Ich kann jetzt natürlich auch nur das, was uns damals von so einem Gehilfsanwalt dann gesagt wurde, der bei uns saß, und der meinte aber, dass das Original muss bis zu einem gewissen Prozentsatz durch dein eigenes Werk überdeckt sein. Sprich, du musst was Eigenes geschaffen haben. Ja, okay, ja, und, dann musst du was Eigenes schaffen. Das ist eigentlich Fair Use. Also das, aber weil im Zitatrecht ist halt eigentlich was mit Aktualität und Presseberichterstattung. Ja, irgendwie sowas mit den News. Rechts und so weiter zu tun. Ich kann uns da einer der Zuschauer, die sind da ja in der Vergangenheit schon sehr versiert und haben uns immer wieder geschrieben. Aber nichtsdestotrotz ist Urheberrecht ist sehr komplex. Genau, und Every Frame a Painting hat dann zwei Strikes, glaube ich, sogar bekommen. Und als sie dann irgendwann sich verabschiedet hatten und gesagt haben, wir machen nicht mehr weiter. Es gab unterschiedliche Gründe dafür, aber das ist ein Grund dafür gewesen. Und Tony Zhu sagte, als es so zum zweiten Mal passierte, dass sein ganzes Video nicht veröffentlicht werden durfte, ist die Luft raus gewesen. So, ja. Weil gerade bei, ich weiß selber, wie lange du an solchen Essays sitzt. Und wenn es dann heißt so, nee, darf nicht online gehen, obwohl es dem Recht entspricht, dann ist das völlig unerklärlich. Und wer hat da noch Lust drauf? Und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob Clemens seinen Kanal wiederbekommt oder ob das für David Firth heißt er ja. Salad Fingers Macher, ob der seinen Kanal wieder monetarisieren darf, ist aber, wie wir hier schon mehrfach besprochen, echt nicht einfach, YouTuber zu sein. Ja, und diese YouTubers Union hatten uns ja auch einige geschrieben, dass wir darüber sprechen sollen. Also so eine YouTube-Gewerkschaft, die hat jetzt auf Facebook neulich angekündigt, dass sie ihren ersten Strike machen. Also, dass sie streiken und dass sie einfach quasi keine Videos hochladen, keine Videos angucken für zwei Wochen oder sowas. Aha. Was, glaube ich, einfach nur so ein Tropfen in dem Ozean ist. Also, ja. Gut, klar, wenn man sich daran beteiligen würde, aber also wie viele Leute sind in dieser YouTuber-Union? Also, ich glaube, auf der Facebook-Gruppe sind es ein paar Tausend. Interessant, wusste ich gar nicht. Aber wie viele davon wirklich groß sind, keine Ahnung. Also ich meine, keine Videos hochzuladen würde mir Wir streiken schon seit Jahren. Genau, wollte ich sagen. Also zwei Wochen Strike, das kriege ich standardmäßig hin. Und Videos nicht mehr zu gucken, das würde schon schwierig werden. Weil ich tatsächlich auch sagen muss, dadurch, dass ich keinen Fernsehen mehr habe, ist für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Badewanne liege, schaue ich mir total gerne so alten Content an, so den Angry Video Game Nerd zum Beispiel. Das ist für mich so der Badewannen-Content mittlerweile. So alte Angry Video Game Nerd-Folgen schaue ich so sehr gern. Ich glaube, das sollte die Ausrede von Clemens Alive in Zukunft werden. So, Leute, ich lege jetzt erst richtig los, weil davor habe ich gestreikt. Ja, und ich glaube, damit können wir es für diese Woche einfach auch mal belassen. Wir haben jetzt die letzten Wochen relativ lang darüber gesprochen. Wir hatten ja anfangs noch gesagt Late Night Berlin, aber darüber sprechen wir einfach beim nächsten Mal. Das wird, glaube ich, bis es abgesetzt wird, noch relativ viel Potenzial zum Gestern geben. Ja, dann müssen wir uns aber beeilen, glaube ich, da noch ranzukommen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, bis zur Live-Show, die wir machen werden, wird es noch laufen. So dass wir da vielleicht nochmal genauer darüber sprechen können. Und wir haben diese Woche ein Thema bekommen. Das ist der Knaller. Erinnerst du dich an die Party? Wir waren, Robin und ich waren letzte Woche auf einer Han Solo-Party. Oh ja, das ist, wir spoilern das jetzt noch nicht, aber wir haben eine Sache, die. Das wird auf jeden Fall lustig auf der Bühne. Wir wissen nicht, ob wir es zeigen dürfen, aber es ist ein sehr spezieller Kanal, den wir entdeckt haben, der auch mit pornografischen Inhalten tatsächlich jongliert. Ich habe es mir gestern mal angeguckt. Ach geil. Und es ist der Knaller. Okay, also das machen wir auf jeden Fall in der Live-Show. Es ist der Knaller. Ich weiß nur nicht, was wir zeigen können. Ansonsten reden wir ja an einer Stelle drüber. Oder wir blenden Audiomaterial nur ein statt Bildmaterial. Wir haben Tickets noch für euch, ein paar. Die Zahlen der Verkäufe schnell in die Höhe. Also wir ziehen um in den Madison Square Garden. Ihr müsstet jetzt, also alle, die ein Ticket haben, bitte stellt euch auf die Anreise nach New York City. Oder wo steht der? Ja, doch. Ja. Stellt euch da an. Das kriegt ihr hin. Für die Lester-Schwestern macht ihr das. Aber ansonsten sind noch Tickets da. Jetzt müsstet ihr die nächsten Tage auch einen Trailer, den wir produziert haben. Vielleicht hat uns jemand bei Instagram, der uns verfolgt, der wird in den letzten Wochen schon weirde Bilder von uns beiden gesehen haben. Ja. Wir waren nämlich im Krankenhaus und da kommt jetzt was. Haben Gäste auch bei der Live-Show, haben wir ja schon gesagt. Ja, und wir können die jetzt auch ankündigen. Also wer gesagt hat, so, ich weiß nicht, ob ich zu dieser Live-Show kommen soll, weil David und Robin, den höre ich zwar gerne zu, aber die sind schon doof. Und was soll ich mit denen? Aber jemand wie ein Hand of Blood oder eine Ines von Besser als Sex, das sind Leute, die würde ich einfach gerne mal persönlich treffen. Die würde ich gerne persönlich auch mal im Gespräch mit den Lästerschwestern. Ja, einfach mal lästern lassen auf einer Bühne. Genau, deswegen haben wir uns gedacht, wir laden die beiden einfach ein. Wir müssen mal gucken, ob das dann nicht vielleicht zu voll auf der Bühne wird, aber sonst schmeißen wir einen live von der Bühne wieder runter. Wir können alles machen, das ist unsere Show. Das ist das Gute an dieser Sache. Wir können alles machen, ja. Und dann seid ihr, wie gesagt, dabei mit Ines Agnoli und Hand of Blood, aka Max Knabe und Special Guest Case Freak. Case Freak hat uns geschrieben. Ich glaube, das ist unlauterer Wettbewerb, wenn wir Sachen bewerben, die nicht wirklich stimmen. Ist das so? Ja, ich glaube. Vielleicht fühlt sich dann Case Freak durch den Druck genötigt, wirklich vorbeizukommen. Ja, vielleicht kommt er auf die Bühne in einem Einhornkostüm und vögelt jemanden. Und dann hinterher klauen wir eben dann die SD-Karte. Das wäre einfach der Knaller. Dann haben wir Content für die Lester-Schwestern für die nächsten 7 Monate. Ja, wir hoffen, euch da begrüßen zu können. Wir hoffen, euch auch nächste Woche wieder zu einer schönen Podcast-Folge zu hören. Vielleicht auch mal mit mehr Nicht-YouTube-Themen. Da ist gerade die Welt so unspektakulär, finde ich. Es gibt so wenig Aufreger. Donald Trump aus dem Iran-Deal ausgetreten, jeden Tag eine andere News über irgendwelche Pornodarsteller. Wir müssen wirklich mal über dieses Thema reden. Wir können mal eine einzige Folge machen, die aber 7 Stunden lang ist, wo wir nur über Donald Trump lästern. Ja, ich glaube auch. Aber dadurch, dass jeder drüber redet, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, wenn die Lester-Schwestern dann auch noch Donald Trump als Thema aufmachen, braucht das die Welt? Könnt ihr uns ja gerne mal schreiben unter dem Hashtag Lester-Schwestern oder bei Soundcloud im Kommentarbereich. Wir lesen das tatsächlich alles. Ja. Oder ihr sagt es uns bei der Live-Show. Hashtag Werbung. Ich bin raus. Tschüss. Ciao.